Heute die zweite von 10 Folgen aus dem Roman Die Vollidioten von Eckart Henscheid. Ein historischer Roman aus dem Jahr 1972 sei das, behauptet der Untertitel des Werks, das 1973 erstmals als Privatdruck erschien und seither als eins der Gründungsmanifeste der neuen Frankfurter Schule kursiert. Dies Jahr steht es im Mittelpunkt der Aktion Frankfurt liest ein Buch. Wir senden eine ebenfalls schon historische Aufnahme mit dem Kultsprecher Hans Zischler. Erschienen ist sie 2004 bei 2001, heute aber leider wird sie nicht mehr vertrieben. Das heißt, wir haben so eine Art Monopol auf diese Aufnahme bei HR2 Kultur. So, und wo steigen wir ein? Der Erzähler und gleichsam teilnehmende Beobachter, hinter dem wir mit einigem Fug und Recht den Autor Eckart Henscheid vermuten dürfen, der also sitzt in der Gastwirtschaft Menz im Frankfurter Nordend. Es betreten weitere Personen das Lokal. Herr Rösselmann, Fräulein Bitz, Herr Jakob, die Fräulein Tschernatzke und Majewski sowie ein gewisser Ulf Johansen. Von dem geht die Sage, er habe 15 Jahre Liebeserfahrung inklusive Verlobung mit Fräulein Majewski hinter sich, liebe sie nach einer Scheidung seit kurzem wieder, zugleich aber liebe er auch Fräulein Tschernatzke. Biertrinkend nähert der Erzähler sich Fräulein Malewski, die ihn freilich nicht an sich heranlässt. Ihre beste Freundin, Fräulein Tschernatzke, zieht nun die Aufmerksamkeit von Herrn Jakob auf sich. Der verhängnisvolle Abend in der Gastwirtschaft Menz nimmt seinen Lauf. Der Start muss, wie ich erfuhr, kurz nach Herrn Jakobs festlicher Ankündigung eines riesigen Scheidungsfestes und dem daran anschließenden Tumult an der Theke erfolgt sein. Gleich darauf hatte nämlich nach der Aussage des guten Beobachters Rösselmann Herr Jakob Fräulein Tschernatzke an die Theke des Herrn Menz eingeladen, Schnaps zu trinken. Und dort muss dann passiert sein, was Herr Jakob im Nachhinein diese verfluchte Scheiße nennt, dass er sich nämlich nach eigener Darstellung dort schlagartig in die Tschernatzke verknallt und von ihr nach einigen Handgreiflichkeiten und parallelen Kniebewegungen, welche sie mitgemacht hat, den sofortigen Vollzug des Geschlechterverkehrs begehrt habe, ganz wie vorher ich so töricht. Wiederum nach Herrn Jakobs späteren Aussagen habe Fräulein Tschernatzke zwar noch einen Schnaps getrunken, aber geantwortet, sie treibe es doch jetzt mit dem Ulf, worauf Herr Jakob sinngemäß gesagt haben muss, das mache überhaupt nichts. An dieser Stelle muss erläutert werden, dass Herrn Jakobs schlagartiges Verknallen keinerlei Coup-Foudre im wirklichen Wortsinn war, in dem dieser Fräulein Tschernatzke schon recht lange kennt. Bis zu diesem Abend aber war nach den Aussagen von Fräulein Tschernatzke dieser Blödmann noch nie auf die Idee gekommen, ihr das zu sagen und also den Geschlechterverkehr zu vollziehen. Ergänzt sei in diesem Gesamtzusammenhang auch noch die möglicherweise wichtige Beobachtung des Herrn Rösselmann und des Fräulein Bitz, die beide übereinstimmend berichten, dass in den entscheidenden Minuten an der Theke nicht nur Herr Jakob, sondern auch Fräulein Tschernatzke nach dem dritten Schnaps durchaus aufnahmebereit gewesen sei, insofern als Fräulein Tschernatzke es nicht an kleineren Aufmerksamkeiten wie heftige Blicke, Greifeln und Quetschen der Knie habe fehlen lassen, was Herrn Jakobs Darstellung ja indirekt bestätigt. Fräulein Tschernatzke bestreitet das und gibt an, das Quetschen sei allein von Herrn Jakob ausgegangen, aber natürlich habe sie nicht gerade was dagegen gehabt. Doch was immer hinter diesem geheimnisvollen Widerspruch stecken mag, für mich, um es noch einmal zu betonen, war dieser so vieles auslösende Abend zu dieser Zeit schon längst beendet. Ich war nämlich, was mir nur noch selten zustößt, auf dem Tische eingeschlafen, wahrscheinlich aufgrund der anstrengenden Folge von Weinbrand, Tee, Whisky und sexueller Verstrickung. Im Nachhinein schäme ich mich sogar, dass ich durch meine durchaus zweitrangigen Liebesenergien den Glanz der Hauptereignisse nicht nur verschlafen und nicht mitbekommen, sondern gleichsam in seiner Naturschönheit, seiner elementaren Kraft beschädigt habe. Denn was waren schon meine läppischen Artigkeiten gegen das, was da vorne an der Theke vor sich gegangen sein muss? Ahnungslos verließ ich, nachdem ich den alten Herrn Menz angeblich noch als Hauptfaschisten beleidigt hatte, gegen Mitternacht zusammen mit Herrn Rösselmann und Fräulein Bitz das Lokal und jedes ging dann seiner Wege. Für die beiden Liebespersonen war das Geschehen für diesen Tag aber noch längst nicht abgeschlossen. Wie ich erst 2 Tage später erfuhr, muss es vor der gemeinsamen Wohnung der Gruppe Majewski-Czernatzke-Johansen noch zu einem erstaunlichen Auftritt und Vorgang gekommen sein. Angeblich soll es da, während diese 3 Personen um 2 Uhr früh am Fenster gestanden und aus vermutlich abwegigen sexuellen Motiven gemeinsam in die Nacht hinaus und auf den Sternenhimmel geschaut haben, plötzlich an der Türklingel geschellt haben. Man habe dann nach unten geblickt, aber keinen Menschen gesehen. Doch plötzlich sei eine Gestalt aus dem Gebüschschatten getreten, welche man klar und zweifelsfrei als diejenige von Herrn Jakob ermittelt habe. Dieser, später von mir so ganz nebenbei auf die Richtigkeit dieser Aussage befragt, gab mir keine Antwort. Er schaute mich aber lang und verständnislos an, ganz als ob er aus einer anderen Welt käme, beziehungsweise ich. Nun, zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich den Leser noch bitten, mir zu verzeihen, dass mir aus Blödigkeit der erste und alles auslösende Tag weitgehend entglitten ist und ich deshalb vieles erst im Nachhinein zusammenklauben musste. Ich darf aber jetzt schon versprechen, dass ich ab der Mitte des folgenden Tages, als ich schlagartig alle Zusammenhänge erkannte, meine Augen und Ohren gut aufhielt und deshalb praktisch alles weiß, ja als treuer Gefährte von Herrn Jakob, die Kontrolle nicht mehr aus der Hand gab und über dessen Liebe streckenweise besser Bescheid wusste als dieser selber. Und ich also das absolute Vertrauen des Lesers verdiene. 2. Tag. Am frühen Morgen kamen zunächst einmal 3 Telefonanrufe, die ich alle, weil ich müde war, nicht abnahm, und das war vielleicht gut so, denn sie hätten sicherlich die folgenden Unruhen nur noch erhöht. Der erste Anruf, den ich entgegennahm, kam von Herrn Jakob. Dieser teilte mir mit, dass wir vereinbart hätten, heute auf den Fußballplatz zu gehen. Davon wusste ich zwar nichts, aber gut. Er, Jakob, komme gegen 14 Uhr bei mir vorbei. Gleich darauf rief Fräulein Czernatzke an, auch sie, Herr Ulf und Fräulein Majewski wollten auf den Fußballplatz. Anscheinend war da am Vortag tatsächlich so etwas vereinbart worden, was ich nur nicht mitbekommen hatte. Wir treffen uns dann alle um 14.30 Uhr bei mir. Fußball hin und her, Fräulein Majewski wird also kommen, wenn auch mit Herrn Ulf, küsse Bo. Das Spiel war nicht besonders interessant und endete 1:1 nach einer 1:0 Halbzeitführung für unsere Mannschaft, und das sind ja immer die unangenehmsten Spielverläufe. Weit schöner ist, wenn die anderen bis kurz vor Schluss 1:0 im Vorteil sind und uns gelingt dann noch der Ausgleich in allerletzter Minute. In die Stadt zurückgekehrt, ließen die Fräuleins durchblicken, dass sie den restlichen Tag mit Herrn Ulf verbringen wollten. Es war irgendwie von einem Abendmahl die Rede und einem Film, bezog sich aber offensichtlich auf die gesamte Sexualität. Mich schmerzte das wegen Fräulein Majewski schon auch ein wenig, aber kaum hatten sich die 3 von uns beiden Herren getrennt, brummte Herr Jakob geradezu schneidend hinter den Zähnen hervor: »Diese verfluchte Scheiße! Und auch diese verdammte Czernatzke!« Wie man sich gut vorstellen kann, war ich recht verblüfft über diese groben Worte und das bittere Gefühl, das, so ahnte ich, sofort dahinterstehen musste. Nachdem wir gerade an einer Stehkneipe vorüberkamen, bogen wir auch gleich hinein, nahmen Platz, und ich fragte Herrn Jakob in einer Mischung aus Anstand, Neugierde und noch immer Ahnungslosigkeit, wie er das meine und was dem betreffs Fräulein Czernatzke los sei. »Ja«, sagte Herr Jakob dumpf, »das ist doch klar, bis 8 Uhr habe ich das durchziehen wollen mit der Czernatzke.« Ich war einen Augenblick lang etwas benommen, dann ließ mich meine stets wache Geistesgegenwart schlagartig die Zusammenhänge erkennen. Dennoch fragte ich Herrn Jakob nochmals aus Vorsicht und Neugierde, was er denn da habe durchziehen wollen. »Ja«, brummte Herr Jakob langsam und wiederum schneidend schmerzlich, »ich wollte die Czernatzke flachlegen. Ich habe gedacht, bis 8 Uhr wäre alles durchgezogen.« Ich muss sagen, ich persönlich bin gegen solche starken Formulierungen, schon weil ich das schöne Geschlecht viel zu sehr schätze und verehre. Herrn Jakobs Worte taten mir also gewissermaßen im Namen aller Frauen sofort weh. Aus Feingefühl wies ich ihn aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf meine sprachlichen Bedenken hin, sondern ermittelte zuerst einmal so nach und nach die Hintergründe seines mir sehr unvermittelten Satzes. Dabei stellte sich heraus, dass Herr Jakob am Vortag und an der Grenzschen Theke Fräulein Czernatzke schon alles gesagt habe. Es sei alles klar gewesen. Er, Jakob, sei gewissermaßen gewissermaßen schon darauf eingestellt gewesen und jetzt diese verdammte Scheiße. Und noch mehrmals sagte Herr Jakob, er habe fest damit gerechnet, dass bis 8 Uhr alles durchgezogen sei. Anlässlich meiner weiteren Nachfragen erfuhr ich jetzt auch, dass Fräulein Czernatzki ihm allerdings gesagt habe, sie liebe schon den Herrn Ulf. Aber im Prinzip, was Herr Jakob darunter verstand, war nicht zu ermitteln, sei doch alles klar gewesen. Inzwischen hatte ich ein Bier und Herrn Jakob einen doppelten Schnaps und einen Obstkuchen bestellt, welchen er sehr schnell aufaß und dabei so beharrlich weiterredete, und zwar immer dasselbe, so dass ich immer interessierter hinhörte, was dieser sonst so schweigsame Mensch da alles zusammenbrummte. Dabei fiel mir auf, dass Herr Jakob immer wieder die Worte umlegen, flachlegen, durchziehen, aber auch verknallt benutzte, und das sei ihm schon seit 1957 nicht mehr passiert, und jetzt sei diese verdammte Scheiße plötzlich da. Dazu ist zweierlei zu sagen. Erstens muss sich Herr Jakob in der Jahreszahl geirrt haben, denn 1957 war er, wenn ich richtig rechne, erst 9 Jahre alt. Zweitens möchte ich nochmals betonen, dass ich aus intellektuellen und gefühlsmäßigen Gründen sehr gegen solche hitzigen Formulierungen bin. Natürlich ist es auch blöd, Liebe oder Lieben zu sagen oder andererseits beiwohnen oder sowas, von den bekannten abscheulichen Wörtern ganz zu schweigen. Ich muss allerdings sagen, dass mir als einzige Ausnahme Vögeln ganz gut gefällt. Es hat so etwas von Walter von der Vogelweide und seinem bezaubernden Gedicht. Außerdem, finde ich, trifft es die Sache und imaginiert so etwas grenzenlos Lyrisches. Was ist denn die Liebe schließlich anderes als ein einziger großer Lyrismus? Auch Knöpfeln finde ich neuerdings ganz hübsch, aber vielleicht ist es am besten, man nennt diese doch sehr subtilen Dinge überhaupt nicht mit Namen, sondern überlässt sich blind und träumerisch dem Zauber des ewig reizvollen Geschehens. Plötzlich fragte Herr Jakob, was er denn nun tun solle. »Was meinst du?« brummte er. Ich warf Herrn Jakob vor, er hätte doch heute auf dem Fußballplatz Fräulein Czernatzki eine Andeutung machen können, dass erstens die Sache in der Theke kein blödes Gerede, sondern wahr gewesen sei, und dass er sie zweitens noch heute Abend umlegen wolle, wie er es nenne. Ich ließ hier erstmals Herrn Jakob gegenüber eine leise Kritik an seinem Sprachgebaren durchschimmern, die aber dieser nicht aufgriff, sondern störrisch darauf beharrte, »Im Prinzip ist klar gewesen, dass ich sie flachlegen wollte, verdammt!« Aus dem Gefühl heraus, dass hier unsere Unterredung stocke, schlug ich Herrn Jakob vor, zu Herrn Rösselmann zu gehen, denn ich war gespannt, was dieser Herr zu dieser Neuerung so alles zu sagen hätte. Leider war Herr Rösselmann, dieser sonst so eifrige Wohner, nicht zu Hause, deshalb beschloss ich, Jakob zu Frau Johanna Knott zu schleusen und diese um Rat zu fragen. Dabei verfolgte ich natürlich auch mehrere Interessen meinerseits. Erstens wollte ich Frau Knott um Rücksprache bitten, wegen des erotischen Vorkommnisses von gestern Abend. Zweitens hatte ich Durst nach ihrem guten Jasmintee. Und drittens erhoffte ich mir im Stillen neue Merkwürdigkeiten. Hinzu kam auch noch, dass Frau Knott als Amateurpsychologin, sie ist Spezialistin für eine Psychologie, die von einem gewissen Groddeck vertreten wird, Herrn Jakob vielleicht wirklich würde beraten können. Auf dem Weg zu Frau Knott, Herr Jakob trottete immer einen Meter hinter mir nach, fiel mir plötzlich ein, wie parallel doch mein und Herrn Jakobs Schicksalsstrang verliefen. Jeder von uns hatte gestern Abend einer Dame den Antrag des Beischlafs gemacht, und ein jeder war gescheitert. Und es gab sogar noch eine zweite und erstaunlichere Parallele. Jeder von uns liebte eine Person, die gleichwohl von Herrn Ulf beherrscht wurde. Nur bei mir verteilte sich die ganze Sache auf 2 Frauen. Das war der große Unterschied. Und wahrscheinlich bin ich deshalb so lustig. Frau Knott warf uns den Hausschlüssel auf die Straße, damit wir eindringen konnten. Wir nahmen Platz und bekamen gleich darauf den wunderbaren Knottschen Jasmintee gereicht. Dann erklärten wir Frau Knott die neue Problemlage. Dabei stellte sich heraus, dass diese durch Eigenbeobachtung über die Ereignisse vom Vortag schon überraschend gut Bescheid wusste. Und dann verabschiedeten wir uns von Frau Knott, die Herrn Jakob auf der Stiege noch nachrief, sie wolle demnächst im Weiberrat einmal diskret auf Fräulein Czernatzki eindringen und deren Seele erforschen. »Ja, ist gut«, brummt etwas heller als sonst Herr Jakob, und dann sagt er noch merkwürdigerweise: »Bis später.« Der Weiberrat, von dem Frau Knott sprach, ist übrigens eine sehr dunkle und geheimnisvolle Sache, die seit kurzem auch in unserer Stadt grassiert und bei der fast alle unsere Damen, Fräulein Czernatzke, Fräulein Majewski, Frau Knott, Fräulein Kobler und so weiter, Mitglieder sind. Kurz gesagt, diese betreffenden Weiber wollen alles und jedes verbessern und schrecken dabei, soviel ich weiß, auch vor Gewalttaten nicht zurück, predigen den perfekten Sozialismus und manche wollen sogar uns Männer ausrotten. Nun, ich meine, ich bin auch jederzeit für das Gute und den Fortschritt. Aber irgendwo muss natürlich eine Grenze sein. Denn herauskommen am Ende nur Unsicherheit und Umsturz und die Dummen sind die kleinen Sparer. Ich habe das diesen Weiberrätinnen auch schon einmal öffentlich im Krenz gesagt, aber sie haben mich nur ausgelacht. Und eine ganz freche Frauensperson hat mir sogar das Wort Male Chauvinism ins Gesicht geschleudert. Ich habe mich aber zusammen mit meinem Freund Wilhelm Domingo gerecht. Als der Weiberrat wieder einmal bei Fräulein Czernatzke, die dortmals noch Wand an Wand mit mir wohnte, tagte, haben wir auf meinem Grammophon so laut Operettenmusik laufen lassen, dass der Weiberrat nebenan unbedingt in seiner Untergrundarbeit durcheinander geraten musste. Wir wählten dazu das unsterbliche Lied »Der Polenreiz bleibt unerreicht«. Und so ist es ja auch. Aber statt dass sie auf ihre Reize schauen, machen sie Sozialismus und Unfug. Ich meine, natürlich ist der Sozialismus nicht von Haus aus Unfug, das weiß ich schon selber, und insofern nehme ich diesen Satz zurück. Aber andererseits sieht man ja, was bei unseren Damen dabei rauskommt. Keineswegs ein geglückteres Leben, keineswegs eine geordnetere Erotik, sondern sie legen nur so wehrlose Männer wie Herrn Jakob herein, und der brummt dann heftig. Anschließend haben Herr Domingo und ich an der Tür des Weiberrats gelauscht. Herren sind dort nicht zugelassen, und das sagt er alles. Und Herr Domingo hat dabei gehört, wie sich zwei Frauen bzw. Weiber darüber stritten, wie oft man den Partner wechseln dürfe. Herr Domingo hat beim Lauschen ganz leise und sehr erregt gekichert, und anschließend sind wir zum Tischfußball und haben gegen zwei Türken gewonnen, die uns im Übrigen sehr artig behandelten. »Hör mal«, begann, als wir dem Kino entgegenmarschierten, Herr Jakob erneut, »wenn ich ein Weib flach legen will, dann lege ich es auch flach, alles andere ist Scheißdreck.« Ich wäre jetzt am liebsten davongelaufen. Andererseits musste Herr Jakob heute Abend unbedingt gestützt werden, und außerdem hing ich auf einmal wie mit unsichtbaren Fäden an seinen an sich unschönen Ausdrücken. So antwortete ich denn: »Das sei schon irgendwie wahr. Andererseits müsse man aber doch auch die oft überraschende und, wenn es gut geht, sogar sehr reizvolle Eigengesetzlichkeit des anderen Geschlechts berücksichtigen und respektieren.« »Aber das ist ja diese Unlogik«, schrie fast Herr Jakob. »Was ist die Unlogik?«, fragte ich sanft. »Ach«, ächzte Herr Jakob, »meine Alte, die steht auf mich, aber ich stehe nicht auf sie, sondern ich stehe auf der Czernatzke, und sie steht hundertprozentig auf mich, aber sie lässt sich nicht umlegen. Meine Frau könnte ich jederzeit umlegen, warum lässt sich die Czernatzke nicht flachlegen?« Diese Frage konnte ich natürlich nicht beantworten. Aber irgendwie war ich jetzt doch sehr stark beeindruckt. Diese gewaltigen erotischen Energien, dieses enorme Sexualgetöse in diesem schmächtigen kleinen Körper aus der Schweiz. Ob es solche da unten mehrere gibt? Irgendwie war das doch alles sehr ehrfurchtgebietend, ja sogar erfrischend. Dritter Tag. Am nächsten Tag war dann Montag und Beginn der Arbeitswoche. Gegen 9:30 Uhr kam ein erster Anruf meines Freundes Wilhelm Domingo. Dieser Domingo ist nicht zu verwechseln mit dem hervorragenden italienischen Tenor Placido Domingo. Diesen habe ich kürzlich einmal in La Bohème von Puccini in München erlebt und wäre dabei fast gestorben vor Freude. Ne cieli bigi, talor dal mio forziere ruban tutti gioielli, due ladri gli occhi belli, o suave fanciulla, o dolce viso di mitte cel confuso alba lunar. Es war kaum auszuhalten. Oft liege ich herum und höre mir das Zeug an und strample mit den Beinen vor Vergnügen. Schon die bloßen Namen Mimi und Musetta erregen mich furchtbar. So ein sensibler Schwachkopf bin ich. Mimi heißt ja an sich Lucia, und sie sagt es auch in einer lasziv-schelmischen, verminderten Septime, sowie einer glasig-klaren, gleichsam ihr tadelloses Näherinnen-Dasein widerspiegelnden Quint E.A. Ich war damals mit meinem Fräulein Anni in der Oper und in der Pause haben wir sehr schön Sekt getrunken. Zum Geschlechterverkehr ist es aber dann leider noch nicht gekommen, weil sich Fräulein Anni nach der Vorstellung rasch mit Schnaps besoff. Ein Freund hatte mich noch gewarnt, ich solle aufpassen. Fräulein Anni ist eine Mischung aus der lyrisch versponnenen Mimi und der extrovertiert narzisstischen Musetta. Sie war total betrunken und nicht mehr ansprechbar. Aber vielmehr ist Herr Wilhelm Domingo, ein stämmiger, ruhiger und sachlicher Mann aus Baden, der überhaupt nicht singt, sondern sich darauf spezialisiert hat, von seiner Wohnung aus das treibende Straßenleben zu beobachten. Jedes Mal, wenn ein gelber oder grüner Lieferwagen eilig um die Ecke kurft, sodass die Reifen quietschen, muss Herr Domingo lachen. Offenbar kann er ganz gut davon leben. Herr Domingo teilte mir an diesem Morgen zuerst mit, dass er gerade in der Zeitung gelesen habe, in China hätten größere Truppenbewegungen stattgefunden. Als Ursache dafür vermute eine japanische Nachrichtenagentur Verwirrung im Lande. Als Gegengeschäft für diese Geschichte erzählte ich daraufhin Herrn Domingo in allen Einzelheiten, was sich hier über das Wochenende für lustige Sachen abgewickelt hätten in Bezug auf die Liebe. Herr Domingo, der früher einmal einen Verein zur Abschaffung der Sexualität wegen unerträglicher Trivialität der dabei anfallenden Vorgänge hatte gründen wollen, lauschte gespannt meinen Bericht und unterbrach ihn mehrfach mit dem Einwurf: Oh Gott, oh Gott. Zum Abschluss unseres Gesprächs fragte ich Herrn Domingo, wie er denn die Aussichten von Herrn Jakob einschätze. Da sagte Herr Domingo, dass diese Schweizer immer so einen Lärm schlagen müssen, wenn ihnen der Hammer hochgeht. Da musste ich lachen und fragte Herrn Domingo, ob er jetzt an sein Tagewerk gehe und die Straße beobachte. Vermutlich, sagte Herr Domingo. Also, bis heute Abend im Menz. Im Rahmen der Aktion Frankfurt liest ein Buch hörten Sie Hans Zischler mit der zweiten von 10 Folgen des Romans »Die Vollidioten« von Eckhard Henscheid. Der Roman erscheint mit einem neuen Nachwort des Autors und Zeichnungen von F.K. Wächter bei Schöffling und kostet 19,95 €.